Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 448 Spock, helfe Google. Thema heute, weiterer Kahlschlag bei Google. Die sind ja total wahnsinnig geworden. Naja, Task, Web UI, ja, und so weiter und noch mehr wird wegfallen. Ja, demnächst. Unfassbar, ich weiß gar nicht mal, was abgeht. Jede Menge News, die Community war auch ziemlich aktiv. Und eine ganz besondere App der Woche. So, zunächst mal sorry, falls es hier im Hintergrund pfeifen sollte. Ich habe das heute erst erfahren, ja, nach der Rios-Wochensicht, dass da offenbar ein Problem besteht. Und jetzt bin ich am Überprüfen, habe jetzt erstmal ein bisschen rumprobiert, das Mikrofon eher mal leiser geschaltet, ja, werde ich im Nachhinein dann natürlich wieder ändern müssen, ja, ganz klar, damit meine Stimme nicht ganz so leise ist, aber ich hoffe, das löst erstmal das Problem etwas. Ich weiß noch nicht, woran es liegt, es könnte an einem Update liegen, des Systems, aber ganz so sicher bin ich mir nicht, denn normalerweise hört sich dieses Pfeifen eher an wie ein Hardware-Problem vom Mikrofon und das wäre natürlich eine Katastrophe. Ja, die sind sauteuer, diese Mikros, USB-Mikros, ja. Nun gut, also ich mache jetzt einfach mal hier weiter und darf diesmal gar nicht nuscheln, sonst hört man überhaupt nichts mehr von meiner Stimme. Ja, also Kahlschlag bei Google, Tasks Web UI fällt weg und damit eigentlich ein Task-Dienst. Ja? Diese To-Do-Liste hatte ich ja schon mal erwähnt, dass die an verschiedenen Stellen verteilt sind. Dieser Schritt kann man zwar noch verstehen, aber es hat natürlich auch wieder Auswirkungen. Diese Task UI wird halt grundsätzlich immer noch benutzt, ja, wird jetzt eingestampft. Das betrifft nicht die Google Tasks App und es ist diese Tasks App, die ist verknüpft mit dem Gmail. Also wenn ihr auf Google Mail geht, und dort könnt ihr, wenn ihr das nicht geschlossen habt, auf der rechten Seite eine Liste sehen, also so eine Bar. Und dort ist auch hier so ein blauer Punkt mit so einem Slash durch. Und dort kann man eben jetzt seine Tasklisten bearbeiten. Dort ist auch der Kalender und Google Keep, der natürlich, wo natürlich auch wiederum To-Do-Listen drin sind. Ihr merkt schon, der Wahnsinn nimmt seinen Lauf. Während das ja noch einigermaßen zu verstehen ist, ist bei dem anderen Thema oder bei der anderen Sache, was wegfällt, ganz und gar kein Verständnis mehr da. Die Web-Notifications fallen weg. Und zwar bereits am 7. März. Keine Benachrichtigung mehr oder über Google Fotos beispielsweise. Ja. Das ist natürlich blöd. Bisher wurden in dieser Web-Notification gebündelt angezeigt Google Plus, Google Fotos und Chat bzw. Hangouts. Ja. Das war quasi der Hauptanlaufpunkt für die Benachrichtigung bei Google. Das fällt jetzt weg, denn Google ist der Meinung, Web-Notifications im Browser sind die Zukunft und das ist natürlich dann auch wieder so eine Geschichte. Es ist nämlich ein grundsätzlich anderer Notification-Dienst als jetzt in dieser Google-Bar, möchte ich mal sagen, da oben. Die gibt es auf allen Google-Seiten, zum Beispiel auch eben die Hauptsuche Google.com, ja. Und bei Fotos eingeblendet und so weiter und so weiter. Und das alles wird jetzt über die Browser-Notifications funktionieren. Und damit fällt wieder eines der Sachen zurück, die eigentlich ganz gut sind. Also ich habe die Web-Notifications bis zum heutigen Tag immer genutzt. Und jetzt fallen die da oben weg. Browser-Notifications sind also jetzt angesagt. Wie auch immer, da kann man nur hoffen, dass diese Browser-Notifications auch kompatibel bleiben, zum Beispiel zum Firefox, Sonst ist das eine traurige Geschichte. Ich habe mal hier, ich rufe das nochmal auf, ich habe die Woche mal das Google-Blog im Auge behalten. Und obwohl es diese Woche zum Beispiel nicht so schlimm war, wie beispielsweise vor 2 Wochen, muss ich doch schon sagen, es ist bezeichnend dafür, was momentan offenbar bei Google abgeht. Ja. Die Ziele, die eine Tech-Firma wie Google haben soll, sind komplett aus den Augen verloren. Man stürzt sich in irgendwelche Fantasien, politische Fantasien, wo eine Tech-Firma überhaupt nichts zu suchen hat. Ja. Man setzt sich mehr ein für was weiß ich, Gender Problems und Equality und Diversity, ja, setzt man sich mehr ein als für die Qualität des Produktes, das man anbietet, ja. Ich weiß gar nicht, was da los ist, ja. Wenn das eine politische Partei wäre, Google, dann würde ich sagen, okay, super Arbeit, aber als Tech-Firma, die schlimmste Arbeit momentan, die es gibt, ja. Also wenn ich da gucke, avoid the heartache of Valentine's Day planning with Google. Ja, okay, gut. Dann das Beste hier noch, Childish Gambino dances into playground on Pixel. Und dann natürlich die markigen Sprüche. Ne? Zum Beispiel, wie ein Data-Hack Heather Atkins zu ihrer Karriere brachte. Das ist besonders auffällig, ja. Das ist wirklich besonders auffällig. Da merkt man, dass sich offenbar Google verschworen hat, sich mehr auf Frauen zu konzentrieren. Ich meine, es ist ja eine noble Sache, aber es ist wirklich schwierig, sich darüber zu beschweren, weil es ja eigentlich was Gutes ist, was die tun. Ja, das ist eigentlich was Gutes. Es ist aber nichts Gutes, als Tech-Firma das zu machen. Das sollte nicht das Problem sein. Ja? Somit verliert natürlich auch so eine Firma wie Google auch die Neutralität und dadurch werden ganz offensichtlich die eigentlichen Probleme, nämlich die technischen Probleme von Apps, von Diensten, nicht mehr genügend forciert. Ja. Man hat wirklich das Gefühl, als ob da ein Haufen von fast unkontrollierbaren Menschen arbeiten, die kurz davor sind, in die Luft zu gehen, Pulverfässer, ja, die dort eben unter Strom stehen und jederzeit explodieren können und Google hier mit allen möglichen Artikeln, die überhaupt nichts mit Tech-Sachen zu tun hat, die sie veröffentlichen, die Leute eben noch zu beschwichtigen, sodass sie nicht in die Luft gehen. Alter Falter, was ist hier nur los? Ja. Und ich hätte da überhaupt kein Problem damit, das würde ich auch überhaupt nicht ansprechen, habe ich ja auch die Jahre über gar nicht angesprochen, ja. Als ich noch das Gefühl hatte, dass Google die Tech-Produkte auch tatsächlich noch unter Kontrolle hat. Dieses Gefühl habe ich aber jetzt seit geraumer Zeit nicht mehr. Es ist ein ausgemachtes Chaos, was bei Google abgeht. Die Strategie von Google ist nicht mehr nachvollziehbar und meiner Meinung nach total fehlgeleitet. Ja. Es ist ein riesiges Durcheinander. Es fehlt einfach Mr. Spock. Von mir aus, ja, ich sag's schon mal gleich vorneweg. Von mir aus auch, wie hieß nochmal der weibliche Vulkanier? Auch, ich glaube, im ersten Star Trek-Film war das, glaube ich, weiß nicht genau. Weiß ich nicht mehr. Seht ihr, so ist das, ne? Ja. Aber es fehlt so ein Vulkanier-Charakter bei Google in der Führungsspitze. Ja, nämlich der sich nicht drum kümmert, um nicht technische Sache, sondern logisch, kühl und genau vorgeht, damit Probleme auf der technischen Seite gelöst werden können und Logik bitte auch bei der Anwendung von den Diensten. Es hat sich ja über die letzten Monate hat sich da ja was aufgebauscht, zusammengebraut, ja, sodass wir jetzt vor ganzer Menge ungelöster Probleme stehen, die Google unmittelbar jetzt bekommen wird, ja. Das sei im Chatbereich so. Ja. Social Media ist abgehakt. Ja. Bei YouTube bleiben viele Fragen offen. Von YouTube Music möchte ich gar nicht mehr sprechen. Ja. Das ist eigentlich meiner Meinung nach tot. Komplett mausetot. Selbst ich als Google-Fan flüchte von einem Google-Dienst nach dem anderen weg. Und ich bin wirklich gespannt drauf, wohin der Weg geht. Ich bereite mich hier vor, ja, weil ich werde natürlich nicht mehr dieses Hickhack mitmachen. Ja. Ich bin kein Mitglied einer politischen Partei. Auch nicht, wenn die Google heißt. Und wenn Google keine technischen Lösungen mehr bringen kann, die für meine Zwecke funktionieren, bin ich weg. Das ist ganz klar. Was anderes interessiert mich nicht. Bisher bin ich abgesprungen, ja, von YouTube Music. Ja, die sind weg. Da habe ich einen anderen Dienst jetzt in Nutzung, ja. Der Cloud-Speicher ist größtenteils weg, ja. Statt Google Drive speichere ich meine Daten jetzt anderweitig. Ja, bei Docs und so bin ich noch am Hadern mit mir selbst, ja. Notes sind ebenfalls weg bei mir, ja. Also da habe ich auch jetzt lokal und auf dem Cloud-Server entsprechend meine Notes liegen. Ja. Und die Chrome-Nutzung ist auch weg. Da nutze ich eben jetzt den Firefox, sowohl mobil als auch beim Web, also am Computer, am Desktop. Und da wird eventuell noch was folgen. Ja? Also der nächste Kandidat, den ich im Auge habe, ist auf jeden Fall Google Docs. Und das, obwohl das noch funktioniert, weil ich eben da momentan, sagen wir mal, das Vertrauen immer weiter verliere. Ja? Google Books ist auch weg bei mir. Und das wurde ersetzt durch, Playbooks wurde ersetzt durch Kindle, die Kindle-App von Amazon, wo man übrigens auch eigene Dateien, eigene Bücher hochladen kann. So sieht's aus. Also, und das kann auch noch weitergehen, ja. Am sichersten ist bei mir momentan noch Gmail im Sattel, ja. Aber auch das kann sich durchaus ändern, je nachdem, wie sich das mit Google weiterentwickelt. Und gut, der Chat, das hatte ich fast vergessen, ja. Da ist es ja auch logisch, dass es da keine, da gibt es ja gar nichts mehr von Google. Ja? Gibt es ja nichts mehr. Hangouts ist tot, Hangouts Meet und Hangouts Chat ist für Business. G Suite Kunden interessiert mich überhaupt nicht, ja. Und Allo ist tot, ja. Tja, was, da bleibt also nichts mehr. Ich meine, klar, die neue Consumer Messaging App ist natürlich Android Messages, aber die ist in Deutschland einfach nur eine ganz stinknormale, billige SMS-App. Und sorry, back to the 90s, nicht mit mir. Das geht gar nicht. Gut, dann komme ich mal zu den News. Huawei darf vielleicht doch mitmachen in Deutschland bei 5G, ja, mal gucken. Da hat sich jetzt die Bundesregierung gemeldet und schließt 5G wohl nicht aus, jedenfalls Medienberichten zufolge. Ja, man ist ja da ganz, ganz vorsichtig. Heutzutage sagt man nicht mehr, die Bundesregierung hat gesagt, schon heißt sofort, wow, Fake News! Ja, man muss es natürlich so umschreiben, dass man sich immer tausend Ausflüchte suchen kann, deswegen schreibt NTV Medienberichten zufolge, weil NTV ist ja auch ein Medium, ne? Also Eigenberichten zufolge, ne? schließt die Bundesregierung Huawei eben nicht mehr vom 5G-Ausbau grundsätzlich aus. Es soll allerdings Überprüfungen geben, damit auch sichergestellt sein kann, dass da nichts ausgespäht wird. Und das ist auch eine vernünftige Geschichte, finde ich. Warum geht man nicht von Anfang an so mit einem Problem um, ja, mit einer Kontrolle, ja? Zum Beispiel eben, was für Teile, was für Netztechnik dort verbaut wird, und stellt eben sicher, dass dort eben keine solche Sachen stattfinden. Das dürfte jetzt wiederum den Amerikanern gar nicht so schmecken. Ja, die haben ja schon gedroht, falls eine Firma tatsächlich Netztechnik von Huawei einsetzt, dass die dann auf dem US-Markt nichts mehr zu suchen haben und auch nicht mehr für, insbesondere nicht mehr für Dienste genutzt werden können, die irgendwie mit öffentlichen Einrichtungen in Verbindung stehen. Und das zeigt sich natürlich auch, wenn die Bundesregierung jetzt sagt, grundsätzlich sind die nicht ausgeschlossen, wenn die Amerikaner das nicht zurücknehmen und tatsächlich darauf beharren, dass die keine Geschäfte mehr mit solchen Firmen machen, dann wird es natürlich keine Firma einsetzen. Keine Firma, weder Vodafone, noch T-Mobile, noch O2, kann sich leisten, von den Amerikanern überhaupt keine Erlaubnis mehr zu bekommen, irgendetwas zu machen und vielleicht sogar noch geächtet zu werden. Ja. Man sieht ja, was mit Leuten passiert, die angeblich, ja, gegen die Sanktionen, die einseitig von der USA verhängt werden, auch wenn die EU sagt, nö, ja, bei uns gibt es keine Sanktionen. China hat auch keine Sanktionen gegen den Iran. EU weigert sich, Sanktionen gegen den Iran zu geben, falls ihr das nicht verfolgt habt. Ja, das Abkommen mit dem Iran, das Atomabkommen mit dem Iran, wurde ja einseitig von der USA gekündigt. Ja, und auf einmal hieß es dann wieder Sanktionen gegen Iran. Und damit hat die EU natürlich, war vor den Kopf gestoßen, und die haben gesagt, nein, also die EU hat keine Sanktionen, aber keine Firma traut sich, ja, und die USA droht der EU, auch Deutschland, unverhohlen, offen, ja, dass das schwerwiegende Konsequenzen haben wird. Hat jetzt gerade wieder der amerikanische Botschafter in Deutschland gesagt, das sind Worte, die er benutzt hat. Also, muss man schon sagen, wenn unsere Regierung nicht abhängig wäre von der USA, dann wäre der richtige Schritt gewesen, diesen Botschafter auszuweisen. Ich stelle mir mal vor, der russische Botschafter würde das so sagen, in diesem Ton, in dieser Aussprache, der wäre sofort des Landes verwiesen worden, ja? Ne? So ist das. Aber egal. Die Finanzchefin von Huawei sitzt immer noch in Kanada im Gefängnis, wartet auf die Auslieferung der USA, an die USA, und die Drohungen stehen im Raum. Ich weiß jetzt nicht, welche Firma den Mut dazu hat, da sich dagegen zu stellen, aber wenn eine Firma sich entscheidet, ja, mit Huawei-Produkten das 5G-Netz aufzubauen in Deutschland, dann weiß ich, wer mein nächster Provider ist. Gut, kleine Änderung in den Android-Einstellungen, eigentlich kaum zu erwähnen, aber falls ihr ein aktuelles Gerät habt, das heißt, momentan sind es ja nur noch die Pixel-Geräte, dann habt ihr sicherlich auch schon das System-Update bekommen, und also das Security-Update, und dort findet ihr jetzt das About Phone auf einer anderen Position als früher. Und das ist schon erwähnenswert, aus dem Grund, weil man jetzt eine ganze Klickstrecke weniger hat, ja, bevor man zum Beispiel an die Infos kommt mit der Telefonnummer und so weiter. Ja, naja, gut, es gibt Schlimmeres, ja. Zum Beispiel, dass die System-Updates jetzt nach diesem Sicherheitsupdate sogar planbar sind, ja. Zuerst war ich skeptisch, ob das richtig ist, weil die Leute ja sowieso immer zu lange brauchen für die Updates. Jetzt können die das auch noch verschieben, das Update. Aber auf der anderen Seite vielleicht führt das dazu, dass es auch dann tatsächlich noch ausgeführt wird, weil wenn man es wegklickt, vergisst man es oft. Ja? oftmals bis eben zum nächsten Update, bis wieder eine Benachrichtigung kommt. Und hier kann man dann zum Beispiel sagen, ja, bis 2 Uhr heute Nacht zum Beispiel verschieben. Und für die Leute, die das Phone dann nicht ausschalten, dann würde es eben nachts ein Update bekommen. Und dann, ja, wäre das ja auch schon mal was. Interessant ist, was hier gemacht wurde, und zwar eine Kamera im S-Pen, ja, wird von Samsung wohl jetzt patentiert, oder ist patentiert worden, und man versucht damit offenbar sich gleich etwas zu sichern, eine weitere Möglichkeit, um die Kamera eben vom Display rauszunehmen und stattdessen woanders da unterzubringen. Klar, ist ja natürlich nur dann interessant für Geräte, die eben so ein S-Pen haben, logischerweise. Das ist zum Beispiel die Galaxy Note-Reihe. Also wer weiß, vielleicht gibt es bald das Galaxy Note, ja, in der neuen Version, ja, nächste Ausgabe, mit Kamera im S-Pen integriert und stattdessen eben ein komplett kamerafreies Display. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile. Ja? Man weiß, den S-Pen von einigen Leuten, die vergessen den auch mal, die lassen den auch mal liegen oder verlieren den. Ja? Und dann ist da die Kamera drin und das wird bestimmt nicht billig werden. Bestimmt nicht billig. Außerdem ist noch die Frage, ob das gut hinkommt mit der Qualität. Das wird sich da auch noch zeigen, ja. Aber weil der Stift darf ja auch nicht zu groß sein. Aber immerhin, es ist ja jedes Mittel recht, das heißt, jede Idee recht, um etwas zu machen. Eine Alternatividee eben. Ja. Und warum nicht? Vielleicht ist das ja die Lösung für das Notch-Problem und so weiter. Duo, Google Duo in der Version 47 bereitet das Malen bei Videonachrichten vor. Ja. Das ist auch eine interessante Geschichte. Somit kann man auch mal eine Zeichnung machen. Ja, oder was markieren oder ähnliches und das dann eben rüber senden an jemand. Videonachrichten gehen ja schon. Das heißt, man kann jetzt Videos aufnehmen und als Nachricht versenden, ohne direkt mit jemandem zu chatten. Das ist eine gute Sache. Allerdings, wer eben zu solchen Apps gewechselt hat, wie beispielsweise eben den Line Messenger, der wird sich über so eine Funktion, naja, nicht mehr groß auslassen. Der Line kann alles, ja, telefonieren, Audio, Video, Videobotschaften, also Videofilme schicken, ja, Bilder, Audiodateien, auch, also Audio-Nachrichten auch versenden, ja, das wird gern gemacht. Warum? Man hat kein direktes Gespräch, das ewig dauert, also, aber man kann trotzdem schnell eben eine Nachricht aufsprechen und die kriegt er dann zugesendet. Ist super praktisch, ja, für jeden, der sagt, wo ist denn der Sinn, eine Audio-Nachricht zu verschicken, macht's einfach mal, dann seht ihr, wie interessant das ist, ja? Also super bequem. Also der wird hier jetzt mit diesem Duo dann also kaum noch eine Augenbraue hochziehen. Ja. Toyota setzt endlich auf Android Auto oder Android Auto. Aber wie ich schon mal gesagt habe, niemand hat was davon oder kaum jemand hat was davon. Denn es ist so, dass natürlich wie kann es auch anders sein. Toyota ist auch da eine Autofirma eben und kein Heiliger. Nur bei bestimmten Modellen neueren Datums. Ja, also die Sachen wird es geben bei dem Forerunner 2020, beim Aygo 2018, Sequoia 2020, Tacoma 2020, Tundra 2020 und der Yaris 2019. Ihr merkt schon, die meisten Autos, die ich jetzt aufgezählt habe, die gibt es gar nicht bei uns. Ja? Aber der iGo beispielsweise und der Yaris, die sind verfügbar Yaris ab 2019. Da wird man dann eben dieses Android Auto integriert haben. Man sieht aber auch recht schnell, dass selbst da es da noch Einschränkungen gibt. Beispielsweise habe ich mir das angeguckt, beim iGo ist es so, dass man eben das nur bei der höchsten ausgestatteten Reihe bekommt. Bei dem, also die Dings heißt Line, ja, und also bei dieser Modellreihe, Moment, ich muss mal gucken, der iGo Line, der hat es drin. Und Moment. Ja, die Seite ist super. Ja, super. Genau. X-Line nennt sich das. Ja, und das ist es dann eben drin. Die anderen sind eben nicht mit diesem System ausgestattet. Das System ist X-Connect, nennt sich das. Und das braucht man dann eben. Hier genau, der X-Play, so X-Play Club, der hat eben dieses X-Connect-System drin, ja, ab dieser Ausstattungsreihe. Und das schlägt dann natürlich auch wieder etwas zu Buche. Ja. Also da, wenn man dann hört, den iGo, ja, für die Version für 9900, nix Android Auto. Ja, da müsst ihr dann schon den X-Play Club nehmen. Der kostet halt eben 12.640 Euro. Boom! Na, heftig. Boah. Aber so ist das nun mal. Und deswegen bleibt das Problem, dass die meisten Leute, selbst wenn ihr ein Toyota fährt, ihr kriegt das System eben nicht. Es sei denn, ihr kauft ein neues Auto speziell in dieser Baureihe, dann könnt ihr das dann nutzen. Vorher nicht. Und das ist genau das Problem, das Android Auto überhaupt hat. Und deswegen hat es bis zum heutigen Tag auch noch nicht durchgesetzt. Und ich sehe auch ehrlich gesagt nicht, wie das was wird. Denn auch hier sieht man, dass momentan die Unterstützung bei Google relativ mau ist. Das System mutet jetzt schon alt und, naja, überholt an. Das ist leider ein großes Problem. Große Probleme werden auch Nutzer bekommen, die Werbeblocker einsetzen bei Spotify. Denn Spotify hat jetzt angefangen, Nutzer zu bannen, die das tun. Ja, Hintergrund ist natürlich der, dass Spotify in der kostenlosen Version ja Geld verdient mit dem Einblenden von Werbung. Wird das irgendwie übergangen, ist das natürlich schlecht für Spotify. Und deswegen werden jetzt hier drastische Maßnahmen ergriffen. Die AGBs sind bereits angepasst und jetzt will auch Spotify das durchsetzen und eben Nutzer sperren, die gegen diese AGB verstoßen, sprich wenn die Werbeblocker einsetzen. Jetzt schießen die da mal scharf, unglaublich. Gut. Da kann man nichts machen. Ich meine, ich kann Spotify ja schon ein Stück weit verstehen. Es ist ja schon was Besonderes, dass man quasi Musik hören kann mit Werbespots, ja, über das Internet. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Von daher ist es vielleicht auch okay, wenn man nicht probiert, diese Werbespots rauszumachen. Aber ich bin da immer so auf der anderen Seite auch so ein bisschen auf der freiwilligen Seite. Ja, das heißt, okay, ja, das stimmt schon, sollte man tun, aber gezwungen werden, es zu tun, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Beim TV, ja, da nutze ich die Werbepausen eben auch, um mir ein Brötchen zu machen, was zu trinken zu holen, aufs Klo zu gehen oder sonst irgendwas. Ich gucke mir die Werbung nie an. nie an. Es sei denn, es ist wirklich die Werbung, die sofort diese Werbepause einläutet, ja, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig und meistens ist das irgendwelche Kontaktbörsen, da könnt ihr schon wieder die Krise kriegen. Tja, was jetzt? Dumm oder intelligent? Es hat auch immer geheißen, Smartphones ist was für dumme Leute. Ja? Denn wer smart ist, der braucht kein Smartphone. Ja? Nur wer dumm ist, braucht ein smartes Phone. Ja, ja, jetzt stellt sich heraus, je gebildeter, desto mehr Smartphones. So sieht's aus. Also das entspricht nicht mehr dem, was man so im Volksmund hört. Habe ich mir aber auch fast gedacht. Das heißt, der Standard-Muster-Bürger heutzutage, ja, ist wohl ein Mensch unter 35 Jahren, ja, der gut Geld verdient. Was wurde hier noch? Und eine hohe Schulbildung hat. Ja, also wohlhabend, gut gebildet, ja, in hochentwickelnden Ländern unter 35. Ja, das ist der heilige Nutzer, ja. Und die haben, baba, fast alle ein Smartphone. Fast alle. Ja, während es bei genau umgekehrt, wie es vorher immer hieß, ja, in den Vorurteilen, ne? Eben andersrum auch tatsächlich sich was abzeichnen, die schlechter verdienenden Menschen in weniger hochentwickelnden Ländern, ja, wobei es da einige drastische Ausnahmen gibt, wie beispielsweise Indien, ja, dass die dann eben eine relativ hohe Smartphone-Nutzung haben im Vergleich, ja, also anzahlmäßig, ja, darf man ja auch nicht vergessen. Aber das ist trotzdem absolut zu erkennen, wo da der Schnitt ist. Ja. Und übrigens, die ganz interessant, eine der fortschrittlichsten Nationen ist nicht etwa, nicht, dass man das jemals gedacht hätte, ne? Deutschland, Neuland, sage ich nur. Aber auch nicht Japan, wo ich ja denke, okay, also Japan, ne, das ist Fortschritt, Zukunft, ja. Die haben allerdings noch Altlasten aus der Zeit, als es zwar noch nicht als Smartphone gezählt hatten, aber die schon Messaging-Dienste auf ihren auf ihren normalen Phones hatten, die bei uns erst mit Smartphones möglich waren. So weit voraus waren die, ja. Oder die hatten schon Internet auf ihren eben nicht Smartphones, auf ihren Telefonen. Da haben wir wirklich noch Jahre später noch gesagt, Internet auf dem Phone, auf dem Handy? Warum denn? Ich habe doch daheim Internet, da brauche ich denn auf dem Handy? Sind die blöd? Ja. Ich sage nur iMode. Ja. iMode. Das wurde dann erst, nach Jahren wurde es in Deutschland eingeführt, ja. Und da hat man dann die Sprüche gehört, ich brauche doch kein Internet auf dem Handy. Ja, das ist ein alter Hut in Japan gewesen. Und bei uns die Smartphones, dann auf einmal jeder im Internet, ja, unterwegs, auf einmal hat man es gebraucht. Ne? Da haben die Japaner nur mit Schultern gezuckt. Ne? Und ja, was ist da jetzt neu? Haben wir doch schon seit zig Jahren. Das ist doch egal. Ja, und vielleicht deswegen zieht dort die Smartphone-Nutzung nicht so stark an, weil es halt nichts mehr Neues, nichts mehr Reißerisches ist, groß. Ja, die meisten Dienste gab es da eben schon vorher ohne Smartphone. Also was heißt die meisten Dienste? Die Grunddienste wie eben Chat und Surfen und so weiter. Ne? Ja, South Korea, also Südkorea. 95% haben ein Smartphone. Irre. Und nur noch knapp 5% haben ein normales Phone, also normales Telefon. Irre, oder? Das ist ja absoluter Wahnsinn. Kann man gar nicht meinen. Ohne Telefon scheint es dort gar niemand mehr zu geben. Also ohne Handy, ohne Mobiltelefon scheint es dort gar niemand mehr zu geben. Denn es ist hier keine Zahl drauf. Also das heißt, also muss unter 1% liegen. Zweiter ist dann Israel, dritter die Niederlande, vierter Schweden, Australien, USA, Spanien, Deutschland, England, Frankreich, Italien, Argentinien, Japan. Bei Japan, wie gesagt, ist die brechen eben hier ganz deutlich mit dieser Grafik da, denn es, zum Beispiel in Argentinien haben 17% kein Mobiltelefon, in Japan nur 8%. Ja, der nächste, Kanada, hat wieder 25% ohne Mobiltelefon. Und da sieht man, wie das ist. Also Japan ist da ein Ausreißer. Das kommt daher, weil eben nur 66% ein Smartphone haben, aber 26% ein Mobiltelefon zusätzlich, also ohne Smartphone. Eben wegen dieser genannten Sache mit dem Messaging. Ja, weil wenn man die abzieht, die Leute bei uns, die sowieso nur Messaging machen mit dem Smartphone, nur deswegen ein Smartphone haben und sonst gar nichts miteinander tun, dann sind wir bestimmt noch hinter Japan mit der Smartphone-Nutzung. Ne? Ja, gut, also will ich jetzt gar nicht weiter hier auf diesen Zahlen rumreiten. Es ist wohl ein, es ist wohl jetzt entschieden, also nichts mit von wegen Smartphones machen dumm. Oder Smartphones ist für Dumme, sondern nö, da habt ihr euch getäuscht, Smartphones ist für die besser gebildeten, besser betuchten, jüngeren Leute. Wow. So, dann komme ich mal zu der Community. Ich sag nur mal allgemein so ein paar Dinge wieder was. Denn es ging wieder ziemlich was ab in der Community. Die Woche ist ja Wahnsinn. Ach Gott, da muss ich erst mal zurückscrollen hier ohne Ende. Moment. Ach du liebes bisschen. Das ist ja irre, wie viel da auftaucht. Also ich kann hier wirklich nicht alles vorlesen. Da würde die Sendung noch eine Stunde extra gehen. Ich kann euch nur empfehlen, geht in die Line-Community vom Netcast und da könnt ihr einiges mitverfolgen. Nicht erschrecken, wenn ihr da reinkommt, die Community ist quasi leer. Ihr seht leider nur die Nachrichten, die ihr also die gepostet wurden, als ihr schon hier dabei wart in der Community und nicht die alten Posts. Das ist wohl bei denen aus Sicherheitsgründen eben so gemacht worden. Ja, und ja, kann eben nichts machen. Ja, es sind, wie gesagt, sind etliche gute Postings gemacht worden von Fahrenheit beispielsweise. Da wurde ein Artikel gepostet über eben diesen Netzstandard und die Bedingungen, die Merkel für den 5G-Ausbau gestellt hat, sozusagen. Ein bisschen lachen muss ich ja schon. Oder verrückte Apps, wobei man sich natürlich wirklich fragt, ja, also so eine Pearl-Schlüsselfinder-App, wurde ich von Andi darauf hingewiesen, da haben wir alle zuerst gerätselt, das kann doch nicht sein, was die alles für Zugriffe haben wollen, ja, also wirklich auf fast alles, Kamera, Mikrofon, WLAN, Bluetooth-Verbindungen, Foto, Mediendateien, Telefon, SMS, Standort, Kontakt, alles eigentlich, was? Und das hat sich dann aber nach und nach aufgeklärt, weil dort etliche Zusatzfunktionen eben sind, wie zum Beispiel eben das ist ja verrückt, ja. Die Kamera hat also wirklich zum Beispiel die Berechtigung da wirklich dafür, ja. Das ist nämlich eine 5-in-1 Schlüsselfinder mit Standortmarker. Ja. Es ist trotzdem sehr unglücklich. Und sowas müssen die Firmen lang und breit ausweisen, warum das so ist. Es kann nicht sein, also ich hätte diese App so niemals installiert. Ja. Also das muss schon plausibel sein oder muss dann auch erklärt werden. Da müssen sich die Anbieter entsprechend nochmal vielleicht dran hinterklemmen. Hat der Fahrenheit 1979 noch was gepostet über das Nokia 9. Und Ja, da, ich habe ja das Nokia 9 auch schon mal angesprochen. Die Kameras auch interessant. Eine Kamera mit, ein Array mit 5 Kameras drin. Ja. Und das Phone wird ja dann auch, ich glaube, ist es schon vorgestellt, ich weiß nicht genau, offiziell. Das sind natürlich jede Menge Leute gespannt. Offizielles Moment, Pressebild wurde da gezeigt. Ah ja, genau. Genau, der Link ist dort auch in der Community drin. Was haben wir denn noch? Ach, jetzt hab ich total vergessen, hier in der Rios-Woche sich auch noch die Wedgie World anzusprechen. Mache ich vielleicht nächste Woche. Dann kann ich schon ein bisschen das setzen lassen darüber. Ich war nämlich auf der Wedgie World, das hatte ich auch in der Community gepostet. So, was geht denn noch? Ja, mein Gejammerer wegen den vielen Artikeln, die ich durchgehen musste. Und trotzdem, ne, 1206 Artikel habe ich jetzt am Wochenende durchgelesen und davon sind nur etwa 17, nein, nicht ganz ein bisschen mehr, es müssten 21 sein, durchgekommen, ja, die dann auch verwendet wurden jetzt in der Rios-Wochensicht und dem Uncast. Das seht ihr mal, wie da momentan die Qualität auch ist von den Artikeln, die gepostet wurden. Also, ich muss schon sagen, mittlerweile also schätzungsweise etwa 65% der Artikel nur noch Werbung. Also wirklich so, bei Android Central fällt mir das besonders stark ins Auge. Die machen sogar, was weiß ich, für alles, für Fußmatten, für Toilettensitze, für alles machen die einen Artikel, einen richtigen Artikel. Das ist echt schlimm. Wahnsinn. Ja, dann kam noch eine Diskussion auf über die Passwörter. Da muss ich auch noch was dazu sagen, und zwar wegen Passwortänderungen, ja, vom Folger, genau, der Folger hat das geschrieben. Wegen Passwortänderungen, uiuiui, Passwortänderung ist gar nicht so einfach und hier sind noch einige Lücken der Dienste, Accountanbieter. PayPal lässt in der Maske zur Passwortänderung kein Einfügen zu. Kürze es ab. Web.de nur 40 Zeichen möglich, Bahn.de nur 40 Zeichen möglich, die begrenzte Passwortlänge wird nicht im Vorfeld angezeigt. ParkNow maximale Passwortlänge 20 Zeichen. Das Schlimme ist, ja, bei der Änderung wurden 50 Zeichen akzeptiert und danach war man erstmal ausgesperrt. Dann die fehlende Zwei-Faktor-Authentifizierung wird auch moniert. Also es ist schon wirklich schon traurig. Aber ich muss sagen, also 40 Zeichen, das ist schon wirklich gut. Ja? Das ist schon wirklich gut. Also ich kenne da einen ganzen Haufen Seiten, die maximal so zwischen 25 und 28 Zeichen nehmen. Ja? Oftmals auch nur die magische Grenze ist, glaube ich, 26 Zeichen. Ich weiß nicht, woran das kommt. Vielleicht sind das irgendwie so Standard-Eingabemasken oder ähnliches. Aber der Abschuss machen die Banken. Da müsst ihr mal gucken. Also es gibt Banken, die nehmen eine sechsstellige Zahl als Zugang. Zugangspin. Die nennen das auch PIN. Können da 6 Stellen eingeben. Zahl. Von 1 bis 0. Ihr habt richtig gehört, das ist kein Witz. Und das ist schon mehr als bedenklich, ja. Für ein Bankkonto zu sichern. Ja? Irre. Wow. Aber wie gesagt, da sind die 40 Zeichen so absolut super. Ja. Ich wollte, die hätten alle so lange Zeichenketten. Ja. Wobei, ich muss auch sagen, je nachdem, wie ein Passwort eben aufgebaut ist, sind 40 Zeichen auch mehr als ausreichend. Ja. Das ist schon, kann man glaube ich schon so sagen. Irgendwann macht es auch keinen Sinn mehr. Denn oftmals ist es so, dass diese 26 oder sagen wir mal 20 Zeichen lange Passwörter nicht gehackt werden können durch ausrechnen oder durch Brute-Force-Attacken oder ähnliches, wenn die vernünftig gemacht sind. Ja, Groß-, Kleinschrift, Buchstaben, Zahlen, möglicherweise auch Sonderzeichen noch drin, wenn erlaubt. Dann ist das so nicht, also das ist so durch eine Brute-Force-Attacke nicht zu knacken. Ja. Da müssen dann andere Lücken im System aufgetan werden. Und leider ist das auch die häufigste Form, wie ein System gehackt wird. Also nicht etwa durch das Errechnen eines Passwortes oder durch Try and Error, sondern durch andere Lücken, die in so ein System eben dazu führen, dass man quasi eine Passwortabfrage umgeht und dann an Daten, an Passwortdaten beispielsweise kommt von einem Nutzer. Ja. Daher, da gibt es verschiedene Methoden, aber da ist es unerheblich, ob das Passwort jetzt 20 Zeichen oder 100 Zeichen lang wäre. Das macht überhaupt keinen Unterschied, denn der Ansatz ist ein ganz anderer. Ja. Wie gesagt, 20 Zeichen, ich weiß nicht, ich habe es irgendwo mal gelesen, mit Groß-Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und so weiter, bräuchte ein aktueller Computer immer noch, also auch ein Großcomputer, bräuchte da viele Jahre, um so ein Passwort auszurechnen. Viele, viele Jahre. Man hat ja immer gesagt, ja, wenn die Quantencomputer kommen, dann sieht es anders aus. Ja, ja, wenn die mal irgendwann eine vernünftige Rechenleistung erreichen, zumindest mal in die Nähe kommen von den Rechenleistungen, die jetzt Computer erreichen, normale Computer, dann wird es wirklich interessant, was nämlich theoretisch zu erreichen ist, ist ja immer so eine Sache. Ja, ja, theoretisch kann ich auch 300 Megabit hier oder 580 Megabit über die Mobilfunkstrecke nutzen, ja. In der Praxis sind es dann ja, klägliche 50 Megabit, wenn es alles, wenn alles gut ist. Ja. Aber ihr seht, das ist dann auch kein Thema mehr, denn eben die Passwortabfrage wird einfach schlicht und ergreifend umgangen und damit spielt es auch keine Rolle. Gut, die App der Woche ist diesmal eine Programmiersprache, mit der ich wieder liebäugle. Ich werde da auch in der nächsten Wochensicht noch darüber etwas erzählen. Und zwar habe ich mich da wieder reingekniet und tja, ich lisple jetzt. Ja. Ich lisple. Mhm, genau. C-Lisp, das ist die alte, neue Programmiersprache, die mich jetzt interessiert. Ja, ich liebe Lisp. Ich habe Lisp schon immer geliebt, ja, und habe gedacht, Mensch, ich habe mir so viele Programmiersprachen angetan, ja, C, C++, Python, Ruby habe ich dann gesagt, nö, mache ich nicht, ja, und jetzt habe ich gedacht, ach Mensch, es ist doch alles Mist. Lisp ist so genial, so schön, so tolle, so eine tolle Programmiersprache. Das ist die Programmiersprache und interessiert mich überhaupt nicht, ob jemand JavaScript verwendet oder nicht. Päh. Ja, genau. Aber ich habe gedacht, es wäre ein Problem, ja, jetzt einen Lisp-Interpreter zu finden, zum Beispiel für Android. Und habe dann festgestellt, dem ist nicht so. Sofort einen gefunden, der ziemlich cool ist. Der nennt sich CLREPL. Ja, also CLREPL. Und der hat eine Common Lisp, also C-Lisp Adaptierung umgesetzt, die wirklich sehr, sehr schön ist. Und da macht es auch Spaß. Es ist nicht nötig kompliziert, die Eingabe. Schön, dass die Klammern auch per speziellen Button dort einzufügen sind und nicht etwa über die Tastatur, weil man braucht die Klammern oft. Sehr oft. Permanent. Denn jeder Befehl steht in Klammern bei Lisp. Ja. Unter Linux mache ich das gern auch im Emacs direkt, das C-Lisp. Habe allerdings auch den C-List Compiler, Interpreter jedenfalls, in der Shell. Durchaus kann man diesen C-Lisp von der Shell durchaus vergleichen mit dem, was hier der CLREPL hier unter Android ist. Wer da jetzt allerdings hier groß, was die Leute sich da vorstellen, dass man jetzt riesen Spiele profimäßig programmieren kann, der wird natürlich enttäuscht sein. Nein. Das ist eine einfach gehaltene Umsetzung, ja, die perfekt ist für kleine Programme zu schreiben, zum Beispiel um Sachen zu berechnen, ja, Routinen etc. Und natürlich auch um Lisp zu lernen, um unterwegs auch zu experimentieren und dann eben dieses Skript so zu nutzen. Also das geht, aber es ist sicherlich nicht dafür gedacht, jetzt Großprojekte auf Android zu programmieren. Das dürfte eigentlich auch klar sein, da man hier mit der Eingabe, mit der Tastatur eben dennoch sehr an die Grenzen stößt, sag ich mal, wenn man längere Listings eintippen möchte. Das braucht dann doch schon eine gewisse Zeit, ja, mit der Android-Tastatur, wie ihr euch vorstellen könnt. Dennoch, ich finde es sehr schön und es ist eine schöne, schlanke, klare Umsetzung ohne unnötigen Kram. Trotz der eben genannten Einschränkungen gibt es hier umfangreiche Copy-Paste-Funktionen, Ausführen von Routinen einfach gemacht. Und von daher kann man schon nützliche Sachen damit anfangen, die man auch dann tatsächlich produktiv einsetzen kann. Aber am besten kann man es umschreiben als Interpreter zum Lernen von Lisp und zum Experimentieren unterwegs. Das macht riesig Laune. Und so kann man sich auch mal dann eine kleine Sonderfunktion für den Emacs hier zusammenschreiben und die dann umsetzen daheim auf dem Emacs und dann die Routine tatsächlich benutzen. Super. Also App der Woche CLREPL. Kostenlos. Vollständig kostenlos zu downloaden als Open-Source-Projekt aus dem Play Store. Damit sind wir auch am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit in der Line Group. Da seid ihr richtig, die Line Group von The Netcasts. Oder auch bei YouTube im entsprechenden Video könnt ihr das tun. Und die Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com oder ebenfalls im YouTube-Video. Dann hoffe ich, es hat nicht so stark gepfiffen bei euch. Und irgendwie, ich werde es ein bisschen kontrollieren, aber ich kann nichts groß mehr dagegen machen. Wenn es pfeift, dann pfeift. Versuch's dann noch etwas zu filtern mit dem Programm, aber mehr kann ich nicht tun. Bis ich die eigentliche Ursache gefunden habe, was da los ist bei mir. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!